Mich juckt deine Air Max-Sammlung nicht, du dummer Hurensohn. Ich stech Wack MCs ab und du dir dein Crew-Logo. Du kommst nicht zum Battle, weil du auf jeden Fall verlierst. Doch deine Ausrede ist, du hast deine Nägel frisch lackiert. Da kannst du Smike nicht greifen, ich versteh schon dein Problem. Du stehst nicht für Wackness, sondern Homosexualität. Ich kauf deine Premium-Box, weil da ein Shirt drin ist. Denn so kann ich dich an deiner Wackness erhängen, Bitch. Scheiß auf die Umwelt, wie ich paar Toys verbrenne. Nuttensohn, du machst mit deiner Crew die Boyfriend-Challenge. Ihr findet mich wack, denn ich bin eben scheiße abgemischt. Doch dafür streck ich euer scheiß Tag plus mit Rattengift. Du bist so schwul, dass du aus Prinzip nicht straight raps. Ich mach jede Woche nen Track und du nen AIDS-Test. Sich an mir messen, das ist dumm, du musst verstehen, Mann. Außer mir misst auch niemand seit 20 Kilometern.